Okay, der Kollege am Schlagzeug ist auch fertig, am Sinalco-Schlagzeug. Wir danken der Firma Hövelmann, dass sie uns das zur Verfügung gestellt hat. Mit dem Ding fegt er nachher auch hier den Laden. Insofern, bitte einen freundlichen Applaus für den Patrick. So, fang an! Frühstücksleihe.